finstere Zeiten wird da noch gesungen werden. Ja, da wird gesungen werden von den finsteren Zeiten. Da wird gesungen werden von den finsteren Zeiten.